denn das ist alles, was ich kann. Doch manchmal ist es alles, was es braucht. Ist doch meine Pflicht als ein Mann. Auch wenn ich glaub, dass es sich nicht ändern lässt, geb ich mein Bestes, bis es zu Ende ist. Denn das ist alles, was ich kann. Doch manchmal ist es alles, was es braucht. Ist doch meine Pflicht als ein Mann. Auch wenn ich glaub, dass es sich nicht ändern lässt, geb ich mein Bestes, bis es zu Ende ist. Denn das ist alles, was ich kann. Keine Ahnung, was auf mich wartet, hab Teufel und Engel in mir, hofft, sie halten sich die Waage, sie fragen mich, warum willst du ändern, was sich nicht ändern lässt? Ich geb mein Bestes, bis es zu Ende ist. Das ist alles, was ich will, nicht, dass du für meine Fehler gerade stehst. Ich hoff nur, dass du mir behilflich bist, meine Fehler einzusehen. Will nichts erobern, nicht der Reichste sein. Ein Blick in deine kleinen Augen reicht mich, begreif sogleich, was für mich Reichtum heißt. Ich will nicht das Universum für mich ganz allein. Gib alles, hoff, ich finde meinen Platz hier zwischen Raum und Zeit. Folge ich meinem Stolz, gelang ich immer an eine Grenze. Darf nicht aufhören zu denken, ich kämpfe anstelle zu bekämpfen. Auch wenn es bedeutet, dass ich mich selber in Frage stelle, absteig und mich umsehe, bevor es weiterläuft auf dem Karussell. Wenn ich lose, okay, lass sie lachen, höhnisch und eklig. Mach's wie du meinst, ich mach nur möglich, was geht, denn das ist alles, was ich kann. Doch manchmal ist es alles, was es braucht. Ist doch meine Pflicht als ein Mann. Auch wenn ich glaub, dass es sich nicht ändern lässt, geb ich mein Bestes, bis es zu Ende ist. Denn das ist alles, was ich kann. Doch manchmal ist es alles, was es braucht. Ist doch meine Pflicht als ein Mann. Auch wenn ich glaub, dass es sich nicht ändern lässt, geb ich mein Bestes, bis es zu Ende ist. Denn das ist alles, was ich kann. Egal, ich mach das Beste draus. Wie damals, rappen im Treppenhaus. Die ganze Nacht schreiben im Zigarettenrauch. Kassetten an den Mann bringen und ein bisschen was zu essen kaufen. Und heute bin ich ne fette Sau. So fett, die Leute sagen schon, das reicht doch. Nein, ich mach unendlich Mucke wie ein iPod. Das Wohlergehen meiner Familie ist mein Treibstoff. Und du weißt doch, ohne Fleiß kein Preis. Das wird nix, wenn du dir einscheißt. Ich mein, dein Kopf muss von Zweifeln befreit sein. Nur so wird aus dem Eistee vielleicht einmal Weißwein. Und Freiheit, es gibt noch 1 Million Lieder zu schreiben. Auf der Jagd nach dem lilanen Schein. Ich muss dem Teufel weiter Widerstand leisten und es mir selber immer wieder beweisen, denn das ist alles, was ich kann. Doch manchmal ist es alles, was es braucht. Ist doch meine Pflicht als ein Mann. Auch wenn ich glaub, dass es sich nicht ändern lässt, geb ich mein Bestes, bis es zu Ende ist, denn das ist alles, was ich kann. Doch manchmal ist es alles, was es braucht. Ist doch meine Pflicht als ein Mann. Auch wenn ich glaub, dass es sich nicht ändern lässt, geb ich mein Bestes, bis es zu Ende ist, denn das ist alles, was ich kann.